Welcome everybody to Wild Sanctuary. Lebenslaute. My world is a world of sound. Die wilde biophone Welt des Künstlerwissenschaftlers Bernie Krause. Well, you're listening to him now. Ein Feature von Michael Langer. Generally doesn't have very much to say. Wir sind zu Besuch bei Dr. Bernie Krause. Wild Sanctuary is my company in Glen Ellyn, California. And what we do here is record animals. Als Pionier des Field Recording weiß er bestens Bescheid über Naturgeräusche, über die Stimmen und Klänge der Wildnis. Er ist Fachmann für Biophonie, ein Kenner des Sounds des Lebens. Den Begriff Biophonie hat übrigens er geprägt. And I coined the term biophony. Sie wissen natürlich, was Biophonie bedeutet. Bio from the Greek meaning life. In Europa sowieso. And phone from the Greek meaning sound. Es kommt aus dem Griechischen. Bio heißt Leben und Phon bedeutet den Laut, die Stimme, den Klang. And so bio and phone meant the sounds of living organisms. Seit 45 Jahren macht der Musiker und Naturforscher in freier Wildbahn Tonaufnahmen von einzigartigen Klanglandschaften, auch in den allerentlegensten Winkeln der Welt. An der Küste Alaskas nahm er den Gesang der Wale auf. Auf Borneo lauschte er dem Konzert des Dschungels. In Tansania hörte er Jane Goodalls Schimpansen aufmerksam zu. Und in Kanada war er von heulenden Wölfen umgeben. My world was all informed by sound. Dream on, Mr. Larkin. And when you think about the sound, I always think about the soundscape. Oh, Mr. Larkin. Anthropophonie. Well, Geophonie. Darren, Biophonie. What is sound? Murray Schafer once said that I've never seen a sound. It's very elusive. Murray Schafer hat einmal gesagt, you can't touch it. Er habe einen Klang nie gesehen. You can't feel it. You can't smell it. It has no form. It has no shape. And so it's a very mysterious thing to us. Walking with my baby down by the San Francisco Bay. An ocean liner took it so far away. Über 40 Jahre lang bereiste er also die Welt, um den akustischen Reichtum ursprünglicher Habitate aufzuzeichnen. Heute lebt Bernie Krause mit seiner Frau Kat etwa 80 Kilometer nördlich von San Francisco im Sonoma Valley, wo er sein Tonarchiv pflegt. This is the center of Glen Ellyn, which is a very small hamlet in northern California. Right up this road here, about a mile, about a kilometer and a half, is Jack London's house. Es geht beschaulich zu in diesem malerischen Örtchen. Ganz in der Nähe liegt Jack Londons Wolf House, wo der Schriftsteller und Abenteurer bis 1916 seine letzten Jahre verlebte. Einer seiner berühmten Romane heißt Ruf der Wildnis. Es ist anscheinend die vortrefflichste Gegend für ein Archiv wie Bernie's Wild Sanctuary. That's about it. And where we're going today is we're going to the Pacific Ocean, which is about 60 kilometers to the west. Where we live, and the reason that I want to take you there is because I want to show you some things about recording the sound of ocean waves. So ocean waves are probably one of the most difficult natural sounds to record. Ich möchte Ihnen heute gerne etwas über das Aufzeichnen von Tönen verraten. Darum nehme ich Sie mit zur Pazifikküste. Wir wollen dort Meereswellen aufnehmen, was mit das Schwierigste überhaupt ist, wenn es um natürliche Töne, Geräusche und Klänge geht. Geophony is a part of a soundscape. There are three parts of a soundscape. The first is the geophony. The second, these are all sources of sound. And the geophony is all. Der Sound der Wellen gehört freilich zu dem Teil eines Soundscapes, den man Geophonie nennt. And that includes die Sounds unserer Erde. Der singende Sand, der Wind, das Rauschen der Blätter in den Bäumen, das Plätschern eines Bachs oder eben die tosenden Wellen der Ozeane. Das sind die ursprünglichen Töne, die auch die ersten Lebewesen zu hören bekamen. Die Geräusche der Geophonie. Those are the original sounds heard on Earth, before anything organism heard anything. There was the geophony, and then in einer solchen Klanglandschaft verschaffen sich die Lebewesen ihrerseits Gehör. Die Stimmen der Tiere sorgen für die Biophonie. The first sound they would have heard would have been sounds of living organisms. And then the third, of course, is all the noise that we humans generate, which I call anthropophony. Und alle menschengemachte Sounds gehören schließlich zur Anthropophonie. Das mögen kontrollierte und organisierte Töne sein, wie Sprache oder Musik. Aber meistens läuft es doch auf Lärm hinaus. Zusammenhanglosen, inkohärenten Lärm, wie ihn der Mensch mit seinen ganzen Gerätschaften und Maschinen so produziert. So wie wir eben auch mit unserem Auto, das entsprechende Geräusche macht. And some of it is controlled sound, like music or theater or language. But most of it is chaotic and incoherent, kind of like the sound our car is generating right now, making a lot of noise. So let's see what's going on here. What are they doing? This is crazy. Vom Zivilisationslärm verschont ist heute kaum noch eine Gegend. Auf dem Land mag es vielleicht noch idyllisch aussehen wie früher, aber man hört es nicht mehr. Kein Hahn kräht danach. Auch in Jack Londons Valley of the Moon ist unser aller Auto- und Flugverkehr immer zu hören. Und sei es nur als fernes Rauschen. Wild habitats, untouched habitats are really hard to find these days. Wie aber klingt die Biophonie? Well, wie hört sich das große Orchester der Tiere an? What's interesting about recording is that it, if you're doing it right, it does no damage and nothing has changed. Auf seinen vielen Expeditionen zu den Soundscapes unberührter Natur ging es mühsam und manchmal auch abenteuerlich zu. Mühsam, weil er damals noch schwere Tonbandgeräte in den Urwald schleppen musste, und abenteuerlich, weil es dort eben nicht immer ungefährlich war. Ein Draufgänger ist Bernie Krause allerdings nie gewesen. Das war ungefähr 1988, als ich schon 20 Jahre Erfahrung im Field Recording, also mit akustischen Feldstudien, hatte. There I was, 20 years after my first recording, walking in the Amazon through down a trail one night. With a colleague. Es war eines Nachts im Regenwald am Amazonas. And we immediately recognized that there was something following us, because we could smell. Meine Kollegin Ruth Happel und ich waren meilenweit entfernt von unserem Camp, aber beileibe nicht unbeobachtet. Wir hörten und sahen ihn nicht, aber wir konnten ihn riechen. Der Jaguar hatte seine Duftmarken überall gesetzt. Angst hatten wir keine. Dafür waren wir höchst aufmerksam und mit allen unseren Sinnen bei der Sache. But we're engaging with all of our senses here. The feeling of the humidity on our skin, the textures that were around us in the forest, and certainly the soundscape. Schließlich gingen wir doch getrennter Wege, um mit dem damals noch so kostbaren Bandmaterial möglichst viel an unterschiedlichen akustischen Sensationen einzufangen. I dropped my equipment, set up my gear, my mics on my tripod, and my cable for my microphones is about 10 meters. And so I set up my mics and I sat at the other end of the cable with my recorder. And all of a sudden, da hockte ich nun im Dickicht und zeichnete versonnen den tropischen Chor der Frösche, Insekten und Reptilien auf. Meine Mikrofone hatte ich etwa 10 Meter weiter aufgebaut. Auf einmal hörte ich unter meinen Kopfhörern in voller Lautstärke das Knurren und Fauchen des Jaguars, so als säße er mir gleich im Nacken. Dabei stand er ja nur dicht vor meinen Mikrofonen. Obwohl mir das Herz kurzzeitig bis zum Hals schlug, muckste und rührte ich mich kein bisschen. The jaguar just came right up to the microphone and started to growl. And it growled for maybe a minute and a half. And so I just sat there and listened to this animal breathe in the microphone. Of course, I had my earphones on, so I was hearing this as if it were, you know, right at my head. Es war wie auf einer Achterbahnfahrt, bei der man halt nicht schreien durfte. Aber irgendwie habe ich das Ganze damals doch auch sehr genossen. And I rather enjoyed it. It was like a good ride at a fair or something like that, you know, on a roller coaster or something. It was a lot of fun. I enjoyed it actually. Und mir ist ja auch nichts passiert. I'm still here. Mit Mitte 70 begibt sich Bernie Krause schon länger auf keine schweißtreibenden Expeditionen mehr. Statt durch die Wildnis streift er nun täglich durch die nordkalifornischen Wälder, wo er die Ruhe in der Abgeschiedenheit sucht. Trotzdem ist er auch immer noch gern viel unterwegs auf langen, ausgedehnten Lese- und Vortragsreisen. Soundscape Ecology, on the other hand, refers to the ways in which we approach the acoustic environment. Als gefragter Redner spricht er an Universitäten, Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen über seine akustische Nischentheorie oder über die noch junge Disziplin der Soundscape Ecology. And that's what Soundscape Ecology is all about. It's a study of the ecosystems from the perspective of sound. When I first began recording wild soundscapes 45 years ago, I had no idea that ants, insect larvae, sea anemones and viruses created a sound signature. But they do. Als er am Anfang seiner Arbeit stand, ahnte er noch nicht, dass ein jedes Lebewesen, gleich ob Ameise, Insektenlarve, Seeanemone oder auch Virus, seine ureigene akustische Signatur hat. Aber so ist es. Und das trifft schließlich auch auf ganze Habitate zu, deren besondere Klangsignatur so vielsagend und reich an Informationen ist. Man muss nur aufmerksam hinhören. Das ist die Stimme des Urutau-Tagschläfers. Und wie klingt eine Seeanemone? So. Und das hier sind Ameisen, die ihre Beine aneinander reiben, um solche Töne zu machen. Die Geräusche und Stimmen von über 15.000 Tierarten hat Bernie Krause aufgenommen. Was ihn dabei aber immer noch neugieriger machte, war das Zusammenspiel aller Klänge eines bestimmten Lebensraums. Je nach Dichte und Art der Vegetation, je nach geologischer Beschaffenheit, nach Wetterlage, Tages- und Jahreszeiten ergeben sich die besonderen akustischen Merkmale eines Orts, die Klangsignatur eines Biotops. Every living organism, from the tiniest to the largest, and every site on Earth has its own acoustic signature. Bernie Krause liest aus seinem Buch The Great Animal Orchestra. Soundscapes acquire their individuality through a combination of factors. Auf Deutsch ist es erschienen unter eben diesem Titel, Das große Orchester der Tiere. Vom Ursprung der Musik in der Natur. In the mid-1990s, just before a horrifying outbreak of social and political upheaval in Zimbabwe, I recorded a spectacular old-growth morning soundscape there. It was a site that had remained intact for a very long period of time. Mitte der 1990er Jahre, kurz bevor in Simbabwe soziale und politische Unruhen ausbrachen, nahm ich dort eines Morgens im Urwald eine unglaubliche Klanglandschaft auf. Der Baumbestand war über einen sehr langen Zeitraum unbeschädigt geblieben. Unser Führer, Derek Salomon, ein bewanderter Landschaftsökologe und Naturforscher, erklärte mir, dass weite Gebiete des Waldes und damit seine Stimme sich vermutlich seit Zehntausenden von Jahren kaum verändert hätten. Damals bekam ich eine ungefähre Vorstellung davon, wie es zugegangen sein und sich angehört haben muss, als unsere ältesten Vorfahren vor Millionen von Jahren in Afrika auftauchten. Bei diesem Morgenkonzert erklangen die fein aufeinander abgestimmten Rufe eines ganzen Ensembles aus Kap-Sperlingskäuzen, Zwergohreneulen, Flecken, Nachtschwalben, Hornraben und Frankolinen und noch 30 anderen Vogelarten, nebst verschiedensten Insekten und, nicht zu vergessen, die Paviane. Aber das war kein gewöhnliches Morgenkonzert. Schon im Camp war mir aufgefallen, dass ich, anders als im tropischen Regenwald, trotz der Wärme kaum schwitzte. Auch hörte sich alles unglaublich trocken an. Die geringe Luftfeuchtigkeit gab einem das Gefühl, man säße in einem schalldichten Aufnahmestudio ohne Hall. Jedes Geräusch wurde im Nu absorbiert. Wir waren in einem Habitat, in dem es wochenlang nicht geregnet hatte. Darum gab es keinen Hall. Aber die Paviane ließen sich ihren Auftritt nicht nehmen. Sie hatten sich einen Kopje gesucht, einen jener Granitfelsen, die bis zu 100 Meter schroff aus dem Wald ragen. Auf einer der Felszungen machten sie sich die natürlichen Wölbungen des Steins zunutze, um ihre jähen Schreie durch den Wald schallen zu lassen. Es war eine einzigartige Mischung, wobei die lang widerhallenden Stimmen der wenigen Paviane einen unheimlichen Kontrast bildeten zu den trockenen, nicht hallenden Rufen der vielen Insekten und Vögel. Well, the point to many scientists has always been quantity and gathering large amounts of numbers. There are many institutions that hold these large libraries of individual creature sounds like bird sounds. Für viele Wissenschaftler geht es ja meistens um möglichst große Datenmengen. Es gibt viele berühmte Institutionen, die große Archive einzelner Tierstimmen angelegt haben, die allerdings völlig abstrakt und ohne jeden Zusammenhang nur für sich betrachtet werden. Da kann man dann eine Nummer davor schreiben und hinten ein Häkchen machen. Abstracting them. It's really an incoherent look at the natural world. To me, this kind of abstraction didn't tell you very much. And so you had large numbers of things. Für mich war das aber kein sinnvoller Ansatz, weil man nichts darüber erfuhr, wie alles zusammenpasst. Das kam und kommt mir so vor, als würde man aus irgendeiner Oper sich nur ein Instrument herauspicken. Da höre ich dann die eine Violine und das war's. Doch wenn Sie hören, wie Tenor, Bass und Sopran mit dem Chor und dem ganzen Orchester zusammenwirken, sieht die Sache eben anders aus. Und genau so verhält es sich mit den Stimmen in freier Natur. Aber als ich vor 25, 30 Jahren mit meinen Ideen ankam, wurden sie auch an Unis, mit denen ich eng zusammenarbeitete, rundweg abgelehnt. Und man machte lieber so weiter wie bisher. And so my idea more and more as I went along, and even though I showed it to some of the scientists that I'd been working with, like at the California Academy of Sciences, for instance, the idea was completely rejected. And in favor of the idea of recording, of continuing to record, the individual birds. So geht es also mitunter, aber eben nicht immer munter zu in den Wissenschaften. Und wir vergessen auch nicht, dass Bernie Krause als Künstler zur Naturforschung kam. And don't forget, I mean, I came to this whole idea from the field of music. Es war ein ziemlich langer Weg. Well, I'm slow. Bernie Krause wurde 1938 in Detroit, Michigan, geboren. Weil er recht kurzsichtig war, wurden Klänge für ihn von klein auf umso wichtiger. Er entpuppte sich als hochmusikalisches Kerlchen, das mit 3,5 Jahren Violine spielte und mit 4,5 Jahren Unterricht in klassischer Kompositionslehre bekam. Am Klavier saß er also sowieso und außerdem lernte er noch Harfe, Bass und Cello spielen. But I was hardly a Mozart. I mean, I was not in anything like that class. Damit Sie mich recht verstehen, ein Mozart war ich nicht. Ich spielte nicht im Entferntesten in einer solchen Liga. By the way, I should add that I was terrified of the natural world at that time. I grew up in a family that had no animals whatsoever. We were a goldfish was considered dangerous in my family. Und übrigens, meine Familie hatte mit der Natur und Tieren nichts am Hut. Sogar ein Goldfisch galt bei uns daheim schon als gefährlich. When I was 13, I switched to guitar. Mit 13 Jahren wechselte er, weil sich die Mädchen von seinem Geigenspiel nicht beeindrucken ließen, zur Gitarre, auf der er sich auch als Virtuose erwies. Jazz, Blues, Folk und jeden Popstyle der 50s, bevor es Rock'n'Roll gab, das alles hatte er in Windeseile drauf. And so, when the hormones kicked in, the guitar seemed to have a better effect. Guitar was certainly the instrument that intrigued me the most. And so I knew all styles and I was pretty fluent with the instrument. Als er sich 1955 um ein Musikstudium bewarb, weil er klassische Gitarre studieren wollte, musste er sich an den Konservatorien anhören, dass die Gitarre als Musikinstrument in Amerika nicht anerkannt war. Egal wie viele Partituren aus 300 Jahren europäischer Musikgeschichte er auch anschleppte, es wurde nichts draus. Stattdessen studierte er lateinamerikanische Geschichte und Philosophie an der Michigan University. Sein Geld verdiente er sich nebenher als Studiomusiker bei den allerersten Motown-Sessions, die noch mit primitivsten Mitteln in einer kleinen Garage stattfanden. Nachdem er sein Studium abgeschlossen hatte, trieb er sich in Boston noch eine Weile am MIT herum und arbeitete in einer Musikagentur, die hauptsächlich Folkmusiker vertrat. Er lernte die junge Joan Baez kennen und später den 20 Jahre älteren Pete Seeger. Der suchte für seine Band The Weavers noch einen Gitarristen, der die Nerven hatte, auch in der Carnegie Hall aufzutreten. Die Wahl unter zahllosen Bewerbern fiel auf Mr. Krause. Walking with my baby down by the San Francisco Bay. An ocean liner took us so far away. Didn't mean to treat us so bad. Best gal I ever had. Said goodbye like to made me cry. I want to lay down and die. Ain't got a nickel, ain't got a lousy dime. Nachdem er ein Jahr lang für die Weavers gespielt hatte, die sich 1963 endgültig auflösten, hieß es für ihn Go West. In Kalifornien lernte er den Jazzmusiker und Konzertorganisten Paul Beaver kennen, der auch das Theremin spielen konnte und sich mit elektronischen Sounds bereits ziemlich gut auskannte. Beaver hatte Soundeffekte für allerlei Filme und B-Movies gebastelt, wie etwa Jack Arnolds Der Schrecken vom Amazonas. Bernie war also schon wieder in bester Gesellschaft. Als die beiden 1964 Robert Moog trafen, der gerade den Synthesizer erfunden hatte, kauften sie ihm eines der allerersten Exemplare ab. Beaver und Krause erwarben sich seltene Kenntnisse und Fähigkeiten, die sich aber erst nach einer langen Durststrecke bezahlt machen sollten. Zunächst wollten Hollywood und das Musikbusiness nichts davon wissen. All of them turned us down. And finally, with our last $200 or $300, we got a booth at the Monterey Pops Festival in 1967. And we didn't even have enough money for an amplifier, and so we had to borrow an amplifier from somebody. Auf dem Monterey Pop Festival 1967 hatten wir schließlich mit unserem allerletzten Geld noch einen Stand bekommen, wo wir den Synthesizer vorstellten. And we set the Moog synthesizer up, and well, as it turns out, a lot of artists, particularly from the West Coast, from the Monkees and the Birds and Janis Joplin and Jimi Hendrix. Alle Popgrößen von damals, die die Taschen voller Geld hatten, schlenderten an unserem Stand vorbei und waren auf einmal begeistert, fasziniert von den Klängen. Nicht nur die Birds kauften bei uns ihren ersten Synthesizer. They all ended up kind of wandering through where we had the Moog set up. Aber die ganzen Rockstars waren einfach viel zu bekifft, um das Ding auch zu bedienen. Also bekamen wir jede Menge Arbeit. Fortunate for us was that even though the groups had these instruments, most of them were too stoned to play them. They couldn't figure out how to patch one wire from one output to an input. They just couldn't figure it out. And so we had a lot of work. We went from no work and no money to working in the studio 80 hours a week at double union scale. Beaver und Krause, die den noch heute berühmten Nonesuch Guide to Electronic Music verfassten und mehrere eigene Platten machten, arbeiteten für allerlei Mamas und Papas. Für die Monkees, die Birds und auch die Doors ließen sich ihre Strange Days von den beiden aufpolieren. Am Ende reiste sogar George Harrison an. They can hear the sounds of this beach because it's extraordinary. It's called Drake's Beach. We're at a place called Limantour, which is a spot just north of San Francisco, right along the coast. And Drake's Bay is where Sir Francis Drake was supposed to have come to refurbish his ships on his first trip around. Wir sind mit Bernie Krause an der Pazifikküste. Er kommt seit vielen Jahren immer wieder an diesen Strand, um Aufnahmen zu machen. Don't interrupt. Do this exactly right. What we're going to do, see, if this is the waterline, the microphones only pick up a certain amount of information relative to their patterns that they have, and these are probably cardioids. So what you want to do is this is the beach, and we're up here now. You want to get the far field, the midfield and the near field sounds, and then you Wir müssen das Ganze aus verschiedenen Richtungen angehen. Jedes Mikro hat ja eine bestimmte Charakteristik und erst recht mit sogenannten Nierenmikros, müssen wir an zwei, drei Stellen aufnehmen. Einmal recht nah an den sich brechenden Wellen, dann etwas weiter weg, vielleicht 10, 20 Meter und schließlich aus etwa 50 Meter Entfernung. Später werden die Aufnahmen gemischt, das Fernfeld mit dem Nahfeld, damit es überhaupt erst echt wirkt. Denn von keiner der Positionen aus können Wellen so aufgenommen werden, dass es sich für unsere Ohren nach richtigen Wellen anhört. Unsere Augen machen uns nämlich etwas vor. I learned how to record, finally, I learned how to record waves. It took 10 years to learn how to record water correctly. Because you have to do it, because your eye, when you look at the waves breaking out there, your ears focus on the waves breaking and you pick up that sound. And when your eye is focused on the leading edge of the waves as they're coming ashore on the sand, you pick up the bubbling and the bristling of that. But the microphones don't do that. They don't discriminate that way. So we have to mix those different levels in the studio and those different perspectives in the studio. So it kind of fools the ear into thinking that it's, you know, you're changing perspective. Wenn Sie schauen, wie die Wellen sich da draußen brechen, dann konzentriert sich auch Ihr Ohr darauf. Dann hören Sie vor allem das. It's not very smart, a microphone. Und wenn Sie die Gischt in den Blick nehmen, dann filtert Ihr Ohr vornehmlich das heraus. Mikrofone treffen solche Unterscheidungen aber nicht. Deshalb muss später alles erst wieder gemischt werden, um unserem Ohr solche Perspektivwechsel vorzumachen, an die wir so gewöhnt sind. Wie Bernie Krause von der Musik und sonstigen Anthropophonien schließlich dazu kam, die Biophonie zu erforschen, hat mit einer seiner wegweisenden Langspielplatten zu tun, die Popgeschichte schrieb. Into a Wild Sanctuary. Hier kamen zum ersten Mal Naturgeräusche zum Einsatz. That was in 1968 when my late music partner Paul Beaver and I did an album for Warner Brothers called In a Wild Sanctuary. And that was the first album ever to use natural sound as a component of orchestration. It was also the first album on ecology, the theme of ecology. And what that album meant was that one of us had to go into the field and record natural sounds, because if we're going to use natural sounds as part of our orchestration, we had to go out and record them, because nobody had ever done that before. They certainly hadn't done it in stereo. And not in a way that was anticipated to be included in music. In the center of this large ape grotto are Carrie and Linda B. Orangutans. They're natives of the forests of Borneo and Sumatra. A full-grown orangutan. Beaver und Kraus verarbeiteten nicht nur allerlei Originaltöne und Atmos, wie die Geräusche der Cable Cars von San Francisco, sondern sie guckten auch über ihre Golden Gate Bridge hinaus. Aber weil Mr. Beaver sich sein gutes Schuhwerk nicht ruinieren wollte, musste, wie es das Schicksal wollte, Mr. Krause in den Wald. Im Nationalpark Muir Woods, wo die berühmten Mammutbäume stehen, gingen ihm die Ohren auf. You know, and I heard it, I was startled. This ambient space opened up with just a few birds like you're hearing in the background now. And I had no idea of the natural world. I had no experience in it. And so when I first heard the sound, what I was hearing was the expression of the technology that I was using in Muir Woods. So it wasn't so much the soundscape itself. It was the illusion created by the Ewer tape recorder and the Neumann mics. And if it hadn't been for that combination of technology and my presence in that space at that given moment, I probably wouldn't have been influenced at all by it. Ich war, wie Sie wissen, überhaupt kein Naturbursche oder Forscher und völlig ahnungslos. Es war weniger die natürliche Klanglandschaft selbst, die mich dabei beeindruckte, sondern die durch die Technik erzeugte Illusion brachte mich zum Staunen. So etwas hatte ich einfach noch nie gehört. Das Medium war die Message. And little by little, as I began to explore further afield, I got a different perspective of it. I got more respect for it. Erst nach und nach, als ich immer öfter draußen war, betrachtete ich das, was sich da Unerhörtes abspielte, mit anderen Augen und wachsendem Respekt. Doch außer mir schien sich niemand dafür zu interessieren. I began to see it as an element on its own that nobody had paid much attention to, because I couldn't find any colleagues or anybody at all who would talk to me about recording natural soundscapes in the wild. There was no precedent for it. Beim Film wurden hin und wieder mal Tierstimmen eingebaut, egal ob die reinpassten oder nicht. And nobody cared, nobody knew. Von Soundscapes konnte ohnehin noch keine Rede sein, denn der Komponist und Klangforscher Murray Schafer prägte diesen Begriff erst im Jahr 1977. So that was the way in which soundscapes were done at that time, and they certainly weren't considered soundscapes, because the word didn't come into the lexicon until really Murray Schafer made it happen in 1977. In den 70er Jahren arbeitete er vor allem als Komponist, Tonmeister und Sounddesigner. Er war an Soundtracks zahlloser Filme beteiligt, darunter Kinoklassiker wie Coppolas Apocalypse Now. Apocalypse Now was interesting for me because I did the helicopter sounds and I did about a third of the score on synthesizer. Aber die Sirenengesänge wurden stärker als jeder Hubschrauber- und Motorenlärm. Born to be Wild bekam für ihn, im Gegensatz zu anderen seiner Generation, eine völlig neue Bedeutung. And I began to record more and more in the field, and as I engaged more, I went further and away from human habitation and recorded in more wild places all the time, and I became less and less afraid because nothing got me and I survived each time further in the field. Meine Scheu vor der Natur, die mich von früher her begleitet hatte, legte ich bald ab, weil ich merkte, dass mir ja nichts Schlimmes passierte. And also it made me feel better, and I found that I could record longer and longer periods of time and be more quiet. Ich wagte mich also immer weiter vor. Außerdem merkte ich, wie gut mir die Ruhe tat. Ich war viel entspannter, und mein Entschluss stand endlich fest. And I felt more relaxed, and I felt easier. And finally, I just made up my mind that was what I wanted to do for the rest of my life, because it made me feel good. Er ging wieder an die Uni und machte in Bioakustik seinen Doktor. Interessanterweise mit einer Arbeit, in der er die Stimmen der in Gefangenschaft lebenden Orcas mit denen in freier Wildbahn verglich. Bernie lauschte und merkte, dass es nicht nur in den Tonstudios von Hollywood, sondern erst recht in einem Schwimmbecken verdammt eng werden konnte. Nach einigen Jahren des Studiums der Biophonie fand er es zwar noch aufregend, seine akustischen Feldstudien zu treiben, fragte sich aber immer öfter, was man denn da nun eigentlich hörte in der unberührten Wildnis. By the time I finally got my doctorate and then went to Kenya to record on a project for the California Academy of Sciences in 1983, I had pretty much exhausted all of the ideas that I had about the wonder of recording in the natural world. I always liked it, but I kind of was asking myself, well, why am I here? What am I doing? What am I learning from all of this? Wo sollte das hinführen? And it just came to me that one night in Kenya when I was recording in Governor's Camp. Sein Schlüsselerlebnis hatte er 1983. Im Naturschutzgebiet Masai Mara ging ihm ein Licht auf. Damals wurde mir bewusst, dass das überhaupt kein wildes Durcheinander war. I heard for the first time at the spot the organized sound in a way that I'd never heard before. Was ich zu hören bekam, war ein elegantes Zusammenspiel der Klänge. Ein orchestriertes Arrangement der Laute von Insekten, Fröschen und Kröten, von Tüpfelhyänen, Uhus, afrikanischen Waldkreuzen, Elefanten, Baumschliefern und in der Ferne brüllenden Löwen. Jede einzelne Stimme, so erschien es mir, hatte genau ihren richtigen Platz in der akustischen Bandbreite, in diesem feinen Gewebe aller Frequenzen. Was Bernie Krause da gehört hatte, konnte er später auch an einem Spektrogramm ablesen. Ein Spektrogramm ist die grafische Darstellung der Zusammensetzung der Klänge, der Klanglandschaft aus einzelnen Frequenzen in ihrem zeitlichen Verlauf. Man konnte erkennen, dass er sich nichts eingebildet hatte und auf sein Ohr Verlass war. Die Spektrogramme seiner natürlichen Soundscapes, egal ob sie aus Borneo, Kenia, aus der Arktis oder vom Amazonas stammen, sie sehen alle aus wie höchst moderne Partituren. The sounds that they make are well discriminated, isolated from one another, so that you can see within the structure of that organized soundscape, the biophony, you can see that all of these creatures stand out individually within the structure, almost like notes on a page of music. Wenn Sie sich das Notenbild irgendeiner Symphonie anschauen, ist das prinzipiell nicht anders. Unten stehen die Bässe und oben die Flöten. Und bei der Biophonie verhält es sich schon immer genauso. Da besetzen die Säugetiere die tiefen Frequenzen, Insekten und Vögel die hohen und dazwischen tummeln sich viele andere Lebenslaute, die alle ihre Nische nicht nur in der Bandbreite finden, sondern auch zum passenden Zeitpunkt. All of these instruments or insect voices or mammal voices, bird voices have evolved so that their voices can be heard clearly. In these individual habitats, there's no conductor there, of course, and there's no composer. But the composer is one of convenience. Das große Orchester der Tiere. Die Biophonie hat keinen Komponisten und auch keinen Dirigenten. Und doch entfaltet sie sich zweckmäßig. Man könnte auch sagen, auf sinnvolle Weise. Die Lebewesen verschaffen sich Gehör, um ihr Dasein zu bestehen. And my colleague Ruth Happel from Harvard came up with the idea. She says, well, why don't you call it the niche hypothesis, since what you're talking about is the niches in which all of these animals fit. Anders als zu seinen Anfängen als Naturforscher wird Bernie Krause' Nischentheorie schon länger nicht mehr belächelt. Was hier bei dieser Coverversion eines alten R&B Motown-Klassikers nach Musikinstrumenten klingt, sind in Wirklichkeit lauter Tierstimmen. Man mag es kaum glauben, aber so ist es. Bernie Krause hat diese CD 1989 aus Spaß an der Freude herausgebracht, als Sampling noch in den Kinderschuhen steckte und es bei Weitem nicht so bequem war wie heute. Der Titel des Albums ist natürlich eine Anspielung auf den populären Dian Fossey-Spielfilm mit Sigourney Weaver. Well, yes, Gorillas in the Mix was recorded in the late 80s and it took 3 years to put together because sampling was very primitive then. And what I had is I had maybe 300 of the 15,000 animal sounds that I have in my archive. Die ganze Arbeit an Gorillas in the Mix zog sich über 3 Jahre hin. Aus den 15.000 Tierstimmen meines Archivs wählte ich ungefähr 300 aus, die mir geeignet erschienen. Ich hatte unterschiedliche Stücke bearbeitet, Hip-Hop, Rap oder auch eine Samba-Melodie. Ich wollte nämlich besonders, wenn ich vor Kindern und Schülern sprechen sollte, etwas zu bieten haben, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. So gelang es mir dann, auch wie beiläufig alles Mögliche von meiner Arbeit zu erzählen oder davon, dass es sich um die Stimmen bedrohter Tiere handelt. Und wie den Kindern verrate ich gerne auch ihnen, wer da welche Instrumente übernimmt. Die ganzen Trommeln und Percussion-Sounds kommen von Fischen. Die Gesangsstimmen von Vögeln und Elefanten oder einem Wal. Die Gitarrenstimmen spielen Buckelwale und die Mountain Gorillas rappen. And all the sounds, all of the music that you hear are animal sounds. Like, for instance, all the percussion, all the drumming sounds that you hear are fish. All of the lead vocals, they're either elephants or birds or a whale. The guitar is a humpback whale and many other things. And the gorillas are doing all the rapping in this particular tune. And this is a tune called Ape No Mountain High Enough. It's a pun in English. I don't know how it translates. It's a piece that was done, you know, in the 1970s. And it was a very famous rock tune, Ain't No Mountain High Enough. And this is Ape No Mountain High Enough. Well, what's interesting about my work is my work began during the analog days when we were recording on audio tape. And so I wasn't able to record huge quantities of material. But I have well over 4,500 hours of habitats, both marine and terrestrial, in my archive, and 15,000 creatures maybe. It's not the largest now in the world, but it probably is one of the more important ones because 50% of it contains habitats that are no longer viable or where they're completely silent. The soundscape, the biophony can no longer be heard because there's nothing left there. And that's 50% of everything that I have. Bernie Krause hat mit seiner Pionierarbeit im Lauf der Jahrzehnte über 4.500 Stunden an Soundscapes in freier Wildbahn zusammengetragen. Über die Hälfte der Habitate, in denen er seine Aufnahmen machte, ist mittlerweile verschwunden. Da gibt es keine Biophonie mehr. Wenn es so weitergeht, wird man vom ursprünglichen Sound der Wildnis nur noch in Bernies Wild Sanctuary etwas davon hören. Sein Archiv mag nicht das größte sein, aber schon heute ist es eines der wichtigsten Soundarchive der Welt. Wild habitats, untouched habitats, are really hard to find these days. Lebenslaute. Die wilde, biophone Welt des Künstlerwissenschaftlers Bernie Krause. Ein Feature von Michael Langer. Es sprachen Matthias Ponier, Bernie Krause und der Autor. Regie und Realisation Michael Langer. Redaktion Sabine Küchler. Deutschlandfunk 2014.